Oi, from hell. Are you from hell? Yes, I am. But don't hurt me. No, I'm your friend. Okay, let's smoke together. Yes, my lord. Live long and prosper. Live long and prosper. Oh, Some cheap sunglasses. in a West Coast truck that was sweet as molasses. But what really knocked me out was the cheap sunglasses. mir eine Frikadelle warm. Mach mir eine Frikadelle warm. Es kann auch eine Wurst sein, aber ich hätte lieber eine Frikadelle. Mach mir eine Wurst warm. Es kann auch eine Frikadelle. That was a good joke. Helmut Hossmann. Hallo, mein Name ist Helmut Hossmann und ich wollte euch begrüßen zum Ninjam-Konzert 2013. Meine Blutwurst auf dem Brot, schmeckt auch dem Opa gut. Blutwurst. Blutwurst. Blutwurst in deinem Herzen. Blutwurst in meinem Kopf. Blutwurst in deinem Kopf. Blutwurst in deinem Kopf. Blutwurst. Yes, Rammstein, I search some lyrics. I have some lyrics from Rammstein. Nur für mich bist du am Leben, ich steck dir Worten ins Gesicht. Du bist mir ganz und ganz ergeben, du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Du blutest für mein Seelenheil. Ein kleiner Schnitt und du wirst geil. I have some lyrics from Rammstein. The song is called I Hurt You. Nur für mich bist du am Leben. Ich steck dir Worte ins Gesicht. Du bist mir ganz und gar ergeben. Du liebst mich. Denn ich lieb dich nicht. Du blutest für mein Seelenheil. Ein kleiner Schnitt und du wirst geil. Der Körper schon total entstellt. Egal, erlaubt ist, was gefällt. Yeah. Du blutest für mein Seelenheil. Let's do Rammstein. It's me. Helmut Rammstein. Fritz Rammstein, guten Tag. Wahl. Stacheldraht im Harnkanal. Licht dein Fleisch in Salz und Eiter. Erst stirbst du, doch dann lebst du weiter. Bisse, dritte, harte Schläge. Daddy, Zangen, Schoß und Weg. Wünsch dir was, ich sag dich nein. Und zieh dir alle Tiere ein. We'll be right back. Boden im See. Guten Morgen, gute Nacht. Dritte harte Schläge, Nadelzangen, stumpfe Säge. Wünsch dir was, ich sag nicht nein, ich führe dir Nagetiere ein, ich tu dir weh. From the Commodore C64. I liked it very much. Drums! Hey, Daddy. Do you have drums? Daddy, drums. Drums, drums, drums. Drums. Die Scheiße auf deinen Kopf. Du blutest zu mein Seelenheil, ein kleiner Schnitt. Und du wirst dein, der Körper. Du bist das Schild. Warf mich auf einen warmen Stern. der Haut so nah, im Auge fern. Ich nehm mein Schicksal in die Hand. Mein Verlangen ist bemannt. Wo zweier Herren, Mann, Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. lustig.